Es ist doch recht seltsam, dass sich bisher noch niemand der Mühe unterzogen hat, die von uns angeführten Bibelstellen einmal eingehender zu prüfen. Man hätte doch finden müssen, dass die in der Bibel genannte heilige Stadt Gottes mitten im Meere, siehe Hesekiel 27,4 und 27,25, an den vielen Wassern, siehe Johannes Offenbarung 17,1, zwischen zwei Meeren, siehe Daniel 11,45, bei den vielen Inseln im Meere, im Lustgarten Gottes mit den Brünnlein Gottes, siehe Hesekiel 47 und Psalm 46,5, mit dem werten heiligen Berg Gottes zwischen zwei Meeren, siehe Daniel 11,45, mit den Grenzen im Meere, siehe Hesekiel 27,2, mit dem Throne Gottes mitten im Meer, siehe Hesekiel 28,2 und so fort. Unmöglich, dass Jerusalem in Kanaan sein kann, denn dort fehlen Brünnlein, Lustgarten Gottes, Inseln, Wasser und Meer. Man hätte sofort sehen müssen, dass auch die Beschreibung des hohen heiligen Berges Gottes mitten im Meere und an den vielen Wassern nicht auf den Berg Zion passt, dass vielmehr alle diese Beschreibungen genauestens auf die atlantische Hauptstadt und ihren Himmelsberg zutreffen. Man hätte sehen müssen, auf wen die Inseln von Jesaja 41 und 42, von Hesekiel 27, 28, 26 sich beziehen. Die Fälschungen sind so plump, dass unschwer zu ersehen ist, welches der ursprüngliche Text ist, was eingeschoben, gefälscht, umgenannt oder was an anderer Stelle eingesetzt ist. So ist Zacharias 2,9 eine Erinnerung an die feurige Bronzemauer der Asenburg. Zacharias 9,9-10 eine Stelle aus dem Berichte eines atlantischen Königs an eine Tochterkolonie und so weiter. Die Offenbarung Johannes ist nur zum kleinsten Teil von diesem, vielleicht nur Kapitel 1-3, mit Ausnahme etlicher Stellen. Alle anderen Kapitel sind nichts als kunterbunt durcheinander gemischte Berichte über Atlantis und seine Geschichte. Die Frage der Herkunft der alttestamentlichen Bücher hat schon seit Jahren viele Forscher beschäftigt. Englische Ägyptologen, Flinders Petrie an der Spitze, wollen aufgrund ihrer Ausgrabungen zu demselben Resultat wie die assyriologischen Keilschriftkenner gekommen sein, zur Annahme nämlich, dass die alttestamentlichen Schriften zum Teil aus atlantischer und chaldäisch-medischer, also aus atlantisch-arischer Quelle stammen. Auch Chamberlain kommt in seinen Grundlagen des 19. Jahrhunderts zu der Anschauung, dass von zielbewussten Männern dem Judenvolke eine durchaus erfundene, kunstmäßig erdachte, ungemein komplizierte Religions- und Kulturgeschichte als allgeheiligte Tradition aufgezwungen wurde. Die vorliegende Schrift liefert zu dieser Annahme ausreichende Beweise. Aus alten arischen Geschichten, arischen und germanischen Sagen und Dichtungen, jüdischen Verdrehungen, Fälschungen, Dichtungen und Einschiebungen von echt jüdischen Lügen und Unsittlichkeiten wurde so allmählich die erlogene und gestohlene Geschichte eines angeblich auserwählten heiligen Judenvolkes, das mit Hilfe dieses Betruges seit 2500 Jahren die Völker zum Narren hält und unter der Schutzdecke des Namens Volkes Gottes seine Wirtsvölker schonungslos ausbeutet und ausrottet. Wehe Juda, wenn der 2000-jährige Betrug von den christlichen Völkern erkannt wird. Der geschichtliche Bericht über die große Stadt Gottes an den vielen Wassern und am Meere und über seinen Tempel wird zu Prophezeiungen auf ein Wiedererstehen des Jerusalem, auf den Bau des zweiten Tempels und auf eine herrliche Zukunft des Volkes der Juden umgefälscht. Die Sage von dem wiederkommenden Asen Baldur aber wird zur Prophezeiung eines gewaltigen, die Welt beherrschenden messianischen Judenkönigs gestempelt und gegenwärtig durch die jüdisch geleitete Gesellschaft der internationalen ernsten Bibelforscher im Interesse der jüdischen Weltherrschaft im Volke verbreitet. Der geniale Gedanke ist in die Tat umgesetzt worden und ist gelungen. Zurückgekehrt nach Jerusalem machen sich Esra und Nehemia ans Werk. Dem Volk wird ein aus arischer Literatur, aus jüdischen Dichtungen und Fälschungen zusammengesetztes angebliches Buch des Alten Bundes und der Gesetzgebung vorgelesen, siehe Nehemia 8 und 9, das sie und ihre Helfershelfer zweifellos in der Gefangenschaft verfasst hatten, und jeder Jude wird mit dem Zeichen des Alten Bundes, der Beschneidung, versehen. Die Beschneidung ist eine heute noch bei verschiedenen niederrassigen Völkern gebräuchliche religiöse Zeremonie, dürfte, wie der scheußliche Phallusdienst, eine Erfindung der Sinnlichkeit des Niederrassentums sein und wurde von den atlantischen Priestern als Zeichen ihres Bundes im Gegensatz zum Zeichen der Arier eingeführt. Der Tempel wird nach dem Muster des Tempels der heiligen Stadt Gottes und auf dem heiligen Berge Gottes mitten im Meere und an den vielen Wassern errichtet und die Kleidung der Priester nach atlantischem Muster bestimmt. Sie erhalten Gewänder aus weißer Leinwand und aus blauem Purpur wie die Asen, siehe Abschnitt 6 und 7. Den Hohepriester schmückt sogar der goldene Stirnreif, das goldene Stirnblatt der Asen mit der Aufschrift »Heilig dem Herrn«. Auf der Brust trägt er an goldener Kette ein aus den verschiedensten und kostbaren Edelsteinen hergestelltes und in Gold gefasstes Amtsschildchen, das die Namen der 12 Geschlechter Israels enthält, um die Abkunft von den 12 atlantischen Asen vorzutäuschen. Siehe 2. Mose 39. Die Rassenmischung wird den gestohlenen arischen Rassengesetzen entsprechend verboten. Siehe Esra 9 und Nehemias 10, 31. Die Scheidung der Rassenmischungsehen durchgeführt, um das Judenblut einheitlich zu gestalten. Siehe Esra 10. Den Juden der Völkerhass eingeflößt und dieses Verbrechervolk zu wahnsinnigen, maßlosen Selbstdünkel erzogen. Denn nach den gestohlenen und gefälschten arischen und nun auf die Juden bezogenen Verheißungen soll ihnen angeblich die Weltherrschaft zukommen. Die alten arischen Rassengesetze wurden mit unerbittlicher Schärfe bei den Juden angewendet und sollten in der Folge der gewaltigste Hebel werden, dem in aller Welt zerstreuten Judenvolke ein ewiges Leben und die Weltherrschaft zu sichern. Um jene Gesetze den Juden als alleiniges Gut zu sichern, sollen die Arier durch einen ihnen suggerierten Phrasennebel von Völker- und Menschengleichheit und allgemeiner Brüderlichkeit dazu gebracht werden, dieselben wegzuwerfen. Bis heute wirkt der ungeheuerliche, nichtswürdige und gotteslästerliche Betrug. Die Juden erscheinen den christlichen Völkern als das heilige, unantastbare, auserwählte Volk Gottes. Dem Judenvolke selber aber wurde ein Gedanke suggeriert, der ihm zur Erlangung der wirtschaftlichen Weltherrschaft eine gewaltige Stoßkraft verlieh. Ausdrücklich sei bemerkt, dass das Judentum die geschichtliche Wahrheit und die von ihm vorgenommenen verbrecherischen Fälschungen wohl kennt. Es ist im Besitz der vorzüglichsten deutschen Weistümer und der wichtigsten Aufzeichnungen über die Geschichte und Kultur des Arier-Germanentums und verwahrt die arischen Geschichtsurkunden sorgsam in drei Hauptsynagogen, während es solche in den Bibliotheken des Altertums und den deutschen Irminen und Armanenschulen durch gefügige Werkzeuge, zu denen die römische Kirche als wichtigstes zählte, vernichten ließ, damit ja kein Lichtstrahl der Wahrheit auf die betrogenen Germanen falle und diesen die Möglichkeit entzogen wurde, sich aus den geistigen und wirtschaftlichen Sklavenketten Judas zu befreien.